Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Auf den Frequenzen der freien Radios von Berlin und Brandenburg begrüßt euch am ersten Mittwoch des Monats um 16 Uhr ganz herzlich Markus zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Heute in der Sendung. Ja, herzlich willkommen alle Hörerinnen und Hörer auf der 88,4 in Berlin oder der 90,7 in Potsdam. Radioaktiv Berlin, ein freies Nachrichten- und Bewegungs- und Aktivistinnenmagazin. Wir haben heute eine ganze Menge Themen für euch vorbereitet, als da wären ein Bericht von der Rojava, Rise Up for Rojava Demo, die letzten Samstag stattfand. Wir blicken zurück auf den Syndikatsprozess. Wir haben einige Termine in der vergangenen Woche mit dem Mikrofon begleitet. Da gibt's einiges zu hören. Wir hören einen Kommentar, den ich selber verfassen werde, zu der drohenden Hinrichtung von Rodney Reed in Texas in den USA und passend dazu auch einen Kommentar von dem gefangenen Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal, ebenfalls aus den USA, der sich unter anderem mit der Gesetzgebung des Supreme Courts, also der höchsten Verfassungsgerichts der USA, seinen Grundsatzurteilen und der Todesstrafe auseinandersetzt. Dazu haben wir den Demo-Ticker, der ist randvoll gefüllt für die nächsten zwei Wochen in Berlin und die Veranstaltungshinweise. Sollte ich noch etwas vergessen haben, dann kommt es auch noch hier in der Sendung. Sollte ich das nicht vergessen haben, sollten wir auch schnell anfangen, denn es ist sehr viel, was wir heute hier schaffen wollen, euch zu präsentieren. Bevor das alles losgeht, etwas gepflegte Radaumusik und dann steigen wir auch sofort in den ersten Beitrag ein. Hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. O. O. Am vergangenen Samstag demonstrierten Tausende von Menschen unter dem Motto Rise Up for Rojava auch in Berlin wie in vielen anderen Städten gegen den türkischen Angriffskrieg, den NATO-Partner Türkei dort in Nordsyrien durchführt, um die kurdische Selbstverwaltung zu zerschlagen in Rojava. Es gab einen Anruf aus Rojava. Den haben wir aufgenommen, aber jetzt auch hier eine deutsche Übersetzung, die danach von einem Lautsprecherwagen ausgegeben wurde. Und das verbunden mit ein paar Eindrücken von der Demonstration letztes Wochenende, wollen wir euch jetzt hier zum Gehör bringen. Das, was Hawal Yusuf gesagt hat, im Namen von Rojava sage ich einen großen Dank an alle Freunde und Freundinnen in Europa. Und ganzen Völker, auch an Kurden und Kurdinnen in Europa. Ihr seid seit Wochen auf Straßen und mit dem seid ihr unsere Stimme. Seit 9. Oktober hat diese ethnische Säuberung im Norden Syrien, das sogenannte Rojava, kurdischen Gebiet, stattgefunden. Mit militärischen Angriff der Türkei und seine verbundenen Dschihadisten, IS, die aber langsam einen anderen Form und anderen Namen annehmen, versuchen sie das zu erreichen, was sie im Kobane nicht erreicht haben. Erdogan, Terrorist, Erdogan, Terrorist, Erdogan, Terrorist, Erdogan, Terrorist, Terrorist. Rojava steht für das, wovor Erdogan und seine verbundenen Dschihadisten Angst haben. Er steht für Frieden, steht für Freiheit und Demokratie. Er steht für Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau auf den Grundlagen des demokratischen Konföderalismus. Genau das ist ihnen ansteht. Das ist es, was sie zerschlagen wollen. Diese Errungenschaften der Völker, ganz gleich welche Ethnien, welche Religionen, welche Sprache, was sie in Rojava erreicht haben, will Türkei mit seinen verbundenen Dschihadisten zerschlagen und zurück ins Kriegszustand befördern. Wir rufen EU-Vertreter der Menschlichkeit auf, ihr dürft nicht zulassen, dass ein weiteres Massaker gegen Kurden stattfindet. Ihr dürft nicht zulassen, dass eine ethnische Säuberung der Völker, insbesondere der Kurden und Kurdinnen in Rojava, Nordsyrien, stattfindet. Wir glauben an euch, wir danken euch, alle Freundinnen, Deutschen, Kurden und alle anderen, die gerade auf der Straße sind und gegen diese Kriegsverbrechen protestieren. Viele Grüße aus Rojava, im Namen der Völker aus Rojava, im Namen der Frauen aus Rojava. Wir haben gleich noch einen Redebeitrag. Es sind mehrere Genossinnen auf dem Weg hierher von der Polizei mitgenommen worden. Zwei sind sogar nach Tempelhof verfrachtet worden. Ein weiteres Gesellenstück der Polizei, mit dem sie versucht, Erdogan hier im guten Licht zu erscheinen zu lassen. Sie hat auch angekündigt... Mama! Der Juhort den Schorres von der Juhort den Schorres von der Paresinistiman, der Paresinistiman, Matus ist gut, Kerl, Hoban, Matus ist gut, Kerl, Hoban, am der Hinde Jacha Baban, am der Hinde Jacha Kalan, Biji, Biji, Rotlava. Oy te canime feda, oy te canime feda. Verişin düşmün bun bana, verişin düşmün bun bana. Kurnumala ve ava, kurnumala ve ava. Keçuvarten kahraman, keçuvarten kahraman. Şerdikim bu Kürdistan, şerdikim bu Kürdistan. Bu kuzaro bekşiyan. Hazırım bedem pakrevan, hazırım bedem pakrevan. Kamışlı vatin kobane, kamışlı vatin kobane. Auch die Berliner Rote Hilfe hielt einen Redebeitrag auf dieser Demo. Liebe Freundinnen und Freunde, ich grüße euch im Namen der Roten Hilfe Ortsgruppe Berlin. Wir sind eine Solidaritätsorganisation, die politisch Verfolgte aus dem linken Spektrum unterstützt. Das heißt, unsere Solidarität gilt auch der kurdischen Bewegung. Gegen Kurdinnen und Kurden wird vom türkischen Staat mit deutschen Waffen ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg geführt. Zugleich üben sowohl die Türkei als auch Deutschland massive Repressionen aus gegen Kurdinnen und Kurden, die sich für ihre Rechte einsetzen. So werden hier in Deutschland lebende, zum Teil vor der türkischen Repression geflohene Kurdinnen und Kurden regelmäßig angeklagt mit dem Vorwurf der Unterstützung oder Bildung der kriminellen Vereinigung im Ausland. Dabei werden ihnen tatsächlich keine bestimmten in Deutschland strafbaren Handlungen vorgeworfen. Diese Anklagen sind ein Skandal. Durch die Schaffung der Paragraphen 129 fortfolgende im Strafgesetzbuch ist dies überhaupt erst möglich. Sie stellen systematisch einen Fremdkörper im deutschen Strafrecht dar und stehen im Widerspruch zu den bedeutenden Prinzipien des Strafrechts und der Demokratie. Dennoch werden durch die Paragraphen 129 an sich straflose Handlungen wie das Verteilen von Flyern, das Organisieren von Bussen zu einer Demonstration oder allein der politische Zusammenschluss kriminalisiert. Es handelt sich um Gesinnungsjustiz. Es wird eine Vorfeldstrafbarkeit konstruiert, die es in Deutschland an sich nicht gibt. Den Anklagen zugrunde liegt die Einstufung der PKK als Terrororganisation. Mit terroristischer Vereinigung sind in diesem Fall diejenigen gemeint, die sich für die Rechte der unterdrückten Kurdinnen und Kurden einsetzen. Diejenigen, die in Nordsyrien an der Seite der USA und mit großer Anerkennung der EU gegen den IS kämpfen und so die Zivilbevölkerung schützen. Diejenigen, die sich für die Rechte der Frauen einsetzen und zu ihrem Schutz in Nordsyrien das Frauendorf Jinba errichteten. Diejenigen, auf die derzeit durch die Türkei ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg geführt wird. Die PKK ist jedoch keine Terrororganisation. Das hat selbst der Gerichtshof der Europäischen Union in seinem Urteil vom 17. November 2018 festgestellt. Das Gericht führt in seiner Urteilsbegründung aus, dass die Auflistung in der Terrorliste von der EU in juristischer Hinsicht nicht ausreichend belegt sei. Dies wird jedoch von der Bundesrepublik einfach ignoriert. Eine Verfolgung gemäß § 129b ist nur möglich, wenn die Bundesregierung eine Verfolgungsermächtigung erteilt. Die Bundesregierung erteilt diese regelmäßig, obwohl sie selbst die Völkerrechtswidrigkeit des türkischen Angriffskrieges benennt und die rechtswidrigen Entlassungen und auch Festnahmen von tausenden Anwältinnen, Beamtinnen, Richterinnen, Journalistinnen, Professorinnen und Lehrerinnen sehr gut bekannt sind. So begann erst letzte Woche der Prozess gegen Yildiz. Yildiz wird gemäß § 129b, genau diesem Paragraphen, angeklagt, weil sie sich für die Rechte von Kurdinnen und Kurden und insbesondere für die Situation der Frauen in Nordkurdistan engagierte. Die Anklage ist mal wieder ein Armutszeugnis für die deutsche Justiz. Wir fordern die Rücknahme der Verfolgungsermächtigung gegen Yildiz, das Ende der systematischen Verfolgung unterdrückter Kurdinnen und Kurden, weg mit dem PKK-Verbot, weg mit dem Paragraphen 129 StGB. Cool, dass ihr heute dafür demonstriert. Liebe Freundinnen und Freunde, und wir yeah. Radioaktiv Berlin rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Ausgehtipps für diese Woche. Unser erster Hinweis ist am Freitag, da gibt es Repressionskosten-Soli-Party für Geflüchtete mit einem Konzert ab 21 Uhr in der Schöneberger Roten Insel. Aufspielen tun Spielothek, die machen Hardcore-Punk, Lost Culture, die machen Punkrock und Deadly Habit, die machen auch Punkrock. Das Ganze am Freitag in der Roten Insel in der Mannsteinstraße 10 in Berlin-Schöneberg zwischen den U-Bahnhöfen auf der Linie U7 Yorkstraße oder U7 Kleistpark. Am Sonntag dann eine Führung, und zwar in Pankow. Es gibt einen Rundgang jüdisches Leben in Pankow. Es beginnt um 11 Uhr. Aus dem Veranstaltungstext. Den historischen Rundgang von Inge Lammel gibt es auch digital. Er wird an diesem Tag, also am Sonntag, analog und digital angeboten, verschiedene Stationen in Pankow abzulaufen, zum Beispiel zu ehemaligen Synagogen, Wohnhäusern und jüdischen Wohlfahrtseinrichtungen. Zu diesen Orten bietet der Rundgang allgemeine historische Informationen, aber auch persönliche Lebensgeschichten und historisches Bildmaterial. Die kurzen Texte zu den Stationen können auch als Audiodatei abgespielt werden. Es bedarf dazu mobiles Internet auf dem Smartphone. Das Ganze wird organisiert von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten und dort auch der Pankower Ortsgruppe. Die Teilnahme kostet kein Geld und Treffpunkt ist das ehemalige jüdische Waisenhaus in Pankow in der Berliner Straße 120 in 13187 Berlin-Pankow. Und das ist auch nicht weit vom S- und U-Bahnhof Pankow entfernt. Das waren unsere Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage in Berlin. Viele weitere interessante Veranstaltungen, Partys, Konzerte findet ihr auf dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. Ist ja ganz schön was los hier am Dorfplatz. Ja, aber wird vielleicht nicht mehr lange so sein. Das Haus hier, die Liebig 34, ist räumungsbedroht. Was? Was soll das denn heißen? Pass mal auf. Der Pachtvertrag ist im Januar 2019 ausgelaufen. Und der Gerichtstermin für die Räumung ist auch schon im Winter. Dann knallt's aber. Die Frage ist nur, wann und wie laut. Ja, so läuft das hier. Das Haus gehört Padovic und der ist ja bekannt dafür, größtmöglichen Profit aus seinen Immobilien rauszuquetschen. Merken wir gerade in ganz Berlin. Es geht nicht um die Bedürfnisse der Menschen, sondern ums Geld. Und dann ist wahrscheinlich vorbei hier mit Rumming. Na geil, Luxusimmobilien, hurra! Und die 34 ist ja auch was Besonderes. Als einziges queer- oder nachher feministisch organisiertes Haus, ganz ohne Cis-Männer. Ja, und der Infoladen daneben und die Bar, das ist ja auch Struktur für eine linke und emanzipatorische Szene. Und das seit den 90ern. Aber Leute, was können wir jetzt tun? Naja, wir hätten da so ein paar Ideen. Hey, Elisabeth, kennst du mich? Beteiligt euch an den Aktionen. Werdet aktiv und organisiert selbst was. Stören, markieren, sabotieren. Werdet laut und sichtbar. Unterstützt die Strukturen rund ums Haus. Und teilt den Scheiß in den sozialen Medien. Nutzt eure Kanäle. Lasst uns zusammen Räumungen verhindern. Es geht nicht nur um ein Haus, es geht um unsere Strukturen und Handlungsmöglichkeiten. Gegen ein Berlin der Luxuswohnungen und Shopping-Malls. Wohnraum ist keine Ware. Liebig resist, the future is queer feminist. Informiert euch über Liebig34 von blogsport.de und kommt mal vorbei. Ahora estás escuchando Radioactiv Berlin. Kommen wir nun zu einem Fall, der vor 4 Jahren hier in dieser Sendung schon mal Thema war. Konkret, es geht um den Todestrakt-Gefangenen Rodney Reed, der seit vielen, vielen Jahren in Texas im Todestrakt sitzt. Erneut hat die texanische Gefängnisbehörde einen Hinrichtungstermin für ihn angesetzt. Und im Augenblick, wenn man sich unter dem Hashtag Rodney Reed im Internet umschaut, geht sehr viel viral, diese Hinrichtung zu stoppen. Was ist der Hintergrund seines Falls, seines Verfahrens? Rodney Reed wurde verurteilt für einen brutalen Mord an einer weißen, damals 19-jährigen Texanerin namens Stacy Stites. Und er hat seitdem im Todestrakt gesessen und sein Verfahren, das war damals schon durchzogen wie viele Todesstrafenverfahren von ja, eigentlich völliger Missachtung seiner Grundrechte, von Chancenlosigkeiten der Verteidigung und vor allen Dingen von einer massiven Manipulation der lokalen Polizei aus dem Bezirk Bastrop, wo er herstammt. Konkret sieht es so aus, dass am Tatort des Mordes von Stacy Stites Spuren ihres ehemaligen Verlobten und Polizisten Jimmy Finnell sowie 2 seiner Kollegen gefunden wurden. Die haben dort Stacy Stites ermordet und danach Biere getrunken und Zigaretten geraucht und alles dort liegen lassen. Der einzige Zusammenhang zu Rodney Reed ist, dass er ihr in Anführungsstrichen heimlicher Geliebter oder Freund war. Er hatte eine verborgene Beziehung mit ihr und Jimmy Finnell, dieser Polizist und seine Kollegen haben Rodney Reed diesen Mord in die Schuhe geschoben. Es gibt sehr, sehr viele Anzeichen, die dafür sprechen und es gibt leider überhaupt keinerlei Bemühungen der texanischen Justiz, denen nachzugehen. Im Gegenteil, sie lehnen DNA-Untersuchungen ab und vieles weitere mehr, wollen gewisse Zeugen nicht hören und vor allen Dingen auf gar keinen Fall dieses Verfahren neu verhandeln. Das könnte sich jetzt allerdings rächen, diese Verzögerungstaktik der texanischen Justiz, denn Rodney Reed hat einen Antrag an das zuständige Bundesberufungsgericht, also auf föderaler Ebene, gestellt. Die Chancen, eine Neuverhandlung über die föderale Ebene zu erzwingen, sind relativ gut. Und vor diesem Hintergrund ist auch der Hinrichtungsbefehl, der am 20. November ausgesprochen wurde, zu verstehen. Sie wollen Rodney Reed einfach umbringen, bevor sein Fall neu verhandelt werden kann. Und dagegen laufen ganz viele Menschen in den USA, aber auch in anderen Ländern jetzt Sturm an. Es gibt Online-Petitionen, Kundgebungen überall, unter anderem auch hier in Berlin. Ich werde das am Ende nochmal ansagen. In Frankfurt am Main, in Paris, in London, in allen möglichen Städten der USA sind Menschen auf den Beinen und sagen, dieser Justizmord muss gestoppt werden. Die Berliner Mumia-Unterstützerin, die ja viele Jahre Erfahrung im Kampf gegen die Todesstrafe haben, haben auf ihrer Webseite mumia-hörbuch.de einen längeren Artikel zu Rodney Reed veröffentlicht. Ich kann es durchaus empfehlen für Hörerinnen und Hörer, die sich da ein bisschen genauer in die Hintergründe einlesen wollen, diesen Artikel mal aufzurufen. Ich wiederhole die Webseite nochmal, mumia-hörbuch.de. Im Internet gibt es ja keine Umlaute, deswegen wird Hörbuch mit OE geschrieben. Und am Dienstag, den 19. November, also einen Tag vor dem angesetzten Hinrichtungstermin, wird es auch eine Kundgebung in Berlin geben. Und zwar um 17 Uhr vor der US-Botschaft am Brandenburger Tor Pariser Platz 2 konkret ist die Adresse der US-Botschaft, aber das ist für die, die sich auskennen, direkt am Brandenburger Tor, also dort auf der Mittelinsel wird die Kundgebung stattfinden. Und es wäre sehr schön, wenn Menschen sich an dieser Solidaritätsaktion für den Gefangenen beteiligen. Denn wenn wir die Einzelfälle, wenn wir die einzelnen Brutalitäten gegen die einzelnen Gefangenen nicht immer laut auch wieder anprangern, dann werden wir auch nie über dieses inhumane Gefängnissystem, was in den USA natürlich noch wesentlich brutaler ist als hier, hinwegkommen. Und deswegen hier mein Appell, beteiligt euch an der Kundgebung am 19. November 2019 vor der US-Botschaft. Das ist ein Dienstag, 17 Uhr geht's los, wird bestimmt 1-2 Stunden gehen für Leute, die etwas später von der Arbeit vielleicht kommen. Und redet über den Fall, verbreitet es weiter. In 1966, the Black Panther Movement was founded. Prominent among the founders were Bobby Seale, who is its president, and Huey Newton. Huey Newton, you will remember, was tried and convicted of killing a policeman, specifically of involuntary manslaughter. The higher court reversed the verdict on a technicality, and Mr. Newton was tried twice more, the trial resulting in each case in a split jury. Finally, the presiding judge gave up, and Huey Newton is free. His mother is from Louisiana, his father from Arkansas, and he is the youngest of 7 children. He was schooled in Oakland, where he now lives. His first book was called To Die for the People, and imminently he will publish his autobiography, which is called Revolutionary Suicide, a concept I shall now ask Mr. Newton please to explain. I remember Jocelyn Lawton. Police put a gun to her head. She was 7, all she could see was the weapon. How could this sweet little girl be threatening? 6 witnesses, the cop wasn't even questioned. Although it sounds simply insane, that officer killed a man who was mentally deranged. 6 months later, this is my city, where the mayor fought a cop and got off a half hour later. And I say a prayer for Frederick Jermaine Carter, found hanging from a tree in Mississippi. And I ain't talking about in the 60s. This was last week, they called it the suicide so they can keep the blacks asleep. Keep puffing your hash sheets and sipping your champagne. A guarantee that niggas won't do a damn thing. Demand change. See, my pen comes from a hand grenade, and this ain't a diss to Wiz and Currency, 'cause I was burning trees every day to age 23. And look what the Lord made me. All praise be to the God that raised me. You don't crush the seeds, you water them. If you wanna see your sunshine, father them. Huey was just 24 when he started the Panthers. F a problem, let's start with the answers, one hood. This hardcore, what they call the hard crimes, are in prison for very strange reasons. They're in prison for robbery because they were led into robbery by the International Confederation of Thieves, which is the bourgeois ruling circle that has robbed the world and depleted the United States soil and has caused a problem of decay, not only on an international level, but now we're suffering on a national level. Because of what? Because of greed, because of robbery. Because he's interested in the profit, he's interested in the bounty and the wealth, and he's not interested in how he gets it. The so-called robber, the so-called thief, is interested in the bounty, and he's much of the time is not too interested in how he gets it. So we see no difference in these two people, but only the one is victim of the other. The one who's captured was engineered into this because the ruling circle sets the example. Kolumne von Mumia Abu-Jamal. John Paul Stevens on Kavanaugh. The late Supreme Court Justice John Paul Stevens. John Paul Stevens, der erst im Juli diesen Jahres verstorbene ehemalige Richter am obersten Gerichtshof der USA, merkte in seinem letzten Buch ein paar interessante Dinge über Richter Brett Kavanaugh an. Kavanaugh war früher Richter am Bundesbezirksgericht im Regierungsbezirk Washington D.C. gewesen und verfasste 2011 als einer von 3 Bundesrichtern die Urteilsbegründung in dem Verfahren Blumen gegen Federal Election Commission. Mit dem Verfahren wollten die Kläger Benjamin Blumen und Asenath Steinman erreichen, am Wahlkampagnenprozess in den USA teilnehmen zu dürfen, obwohl sie, Zitat, kein US-Bürger sind und sich nur vorübergehend in diesem Land aufhalten, wie Kavanaugh schrieb. Sie strebten an, Zitat, Geld für die Kandidaten bei US-Bundes- und Bundesstaatswahlen zu spenden, nationale politische Parteien und externe politische Gruppen zu unterstützen und Ausgaben zu tätigen, die sich ausdrücklich für oder gegen die Wahl von Kandidaten bei US-Wahlen einsetzten, so der Bundesrichter weiter. Mit der von Kavanaugh erläuterten Entscheidung des Bundesbezirksgerichts wurde die Klage abgelehnt. In seinem 2014 veröffentlichten Buch Six Amendments, How and Why We Should Change the Constitution, zu Deutsch 6 Verfassungszusätze, wie und warum wir die Verfassung ändern sollten, schreibt Stevens voller Überschwang über den Juristen Kavanaugh. Dessen Arbeit bezeichnet er als Zitat umsichtig. Zitierte aus der Blumen-Urteilsbegründung als Bundesrichter und illustrierte diese Ausführung sogar mit einem Farbfoto des Richters, sowie auch Fotos weiterster oberster Richter, über die er in seinem Buch schreibt. Six Amendments führt 6 Zusätze an, die Stevens zur Veränderung einiger entscheidender Punkte der US-Verfassung vorschlägt. Dazu gehört unter anderem die Abschaffung der Todesstrafe, da sie ein Verstoß gegen den 8. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten darstellt, der, Zitat, grausame und ungewöhnliche Bestrafung verbietet. Stevens Buch war natürlich schon mehrere Jahre vor der heftigen Kontroverse erschienen, die sich im Sommer 2018 um die Berufung Kavanaughs durch US-Präsident Donald Trump zum Richter am obersten Gerichtshof der USA entspannen. Der geäußerte Vorwurf, Kavanaugh fehle es an moralischer Integrität, trübte die Stimmung bei der Anhörung vor dem Justizausschuss des US-Senats. Obwohl es deutlich zuvor verfasst wurde, bietet das Buch Einblicke darüber, wie Kavanaugh von anderen Mitgliedern des höchsten US-Gerichts angesehen wurde. Schließlich wurde er am 6. Oktober 2018 gemäß der Abgeordnetenzahl von Republikanern und Demokraten mit 50 zu 48 Stimmen durch den US-Senat bestätigt. Seine Bestätigung war die knappste Abstimmung über die Berufung eines Richters an den Supreme Court seit 1881. John Paul Stevens war über 34 Jahre Teil dieses höchsten US-Gerichts. Wie sein Buch zeigt, änderte er im Laufe der Zeit einige seiner früheren Ansichten. 1976 noch stimmte er zwar im Verfahren Gregg gegen Georgia für die Wiedereinführung der Todesstrafe in den USA. In seinen letzten Jahren meinte er jedoch, dass staatlich sanktionierte Tötungen immer anachronistischer werden und stimmte dem früheren obersten Richter Byron White zu, der sagte, Zitat, das unnötige Auslöschen des Lebens mit nur marginalen Beiträgen zu erkennbaren gesellschaftlichen oder öffentlichen Zwecken offensichtlich unverhältnismäßig wäre und demzufolge den 8. Verfassungszusatz der US-Verfassung verletzte. From imprisoned nation. This is Mumia Abu Jamal. Soweit diese Kolumne von Mumia Abu Jamal. Sie erschien in deutscher Übersetzung von Jürgen Heiser am 4. November 2019 in der Tageszeitung Junge Welt und bereits 2 Monate zuvor am 23. September 2019 unter dem Titel John Paul Stevens on Kavanaugh of PrisonRadio.org. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Time to start running! Bomb drop, designed as a warning shot. Listen, cause some of us don't check statistics. Kick it. 40 or so million blacks in America, I get 13.5% of the population be scarier. Survey says 88% of US cities are black, 95% of America's suburbs are white. But 10% of blacks are 50% white. But post-racial politics, tricks and lessons to fight. Education, economics, enforcement of the law. The gap, the ratio, even worse than before. Obama, baby, the truth is America will show you the door. Survey says, run till it's dark. Run till it's dark. Run till it's dark. Run till it's dark. Run till it's dark. Run till it's dark. Run till it's dark. Run till it's dark. Run till it's dark. Run till it's dark. Run till it's dark. Get the makes me curse and fight the power church. Stole history from everybody, selling lies at the tea party. Shame, survey says peeps fed up with the feds. 40 inches and 40 yards and 40 feet. Might as well be sleep down, laid out 6 feet. Keep respect, not yet. You gotta give to get, survey says. You gotta learn to earn way beyond your check. Lovable as hugging a bull, that's some bull. Negativity got a lot of pull, what's the use? If you tie the noose and love the abuse, hanging yourself while you loving the loot. DJ Lord, knock it out the park, survey says. Survey says, run till it's dark. Run till it's dark. Run till it's dark. Run till it's dark. Run till it's dark. Run till it's dark. Run till it's dark. Run till it's dark. Run till it's dark. Run till it's dark. Run till it's dark. Run till it's dark. Run till it's dark. What do you see when you're in the dark? Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. Oh. Oh oh. Am Dienstag, dem 29. Oktober, versammelten sich ca. 150 Menschen an einem Gericht ziemlich außerhalb des Stadtzentrums von Berlin frühmorgens, um für ihre Kiezkneipe Syndikat zu demonstrieren, die ja seit Monaten oder ja jetzt schon fast ein Jahr von der Verdrängung bedroht ist. Was war da los? Es gibt eine Luxemburger Briefkastenfirma, Firmenzahl Properties heißt die. Sie gehört zu einem Geflecht von 75 Firmen, die alle sich einen Briefkasten teilen und viel mehr haben die auch nicht. Das Einzige, was sie noch gemein haben, sind zwei identische Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, die sich gegenseitig Kredite und Zahlungen hin und her schieben. Wer das Ganze für einen gewaltigen Steuervermeidungstrick hält, der hat nicht ganz Unrecht. Allerdings ist das EU-Recht konkret wohl Recht in dem Land Luxemburg. Eine Steueroase, die hier von der EU so gewollt zum Beispiel in den Immobilienmarkt in großen Städten wie Berlin, Kopenhagen oder London eingreift. Das Ganze im Hintergrund ist natürlich die Firma Pierce Global Real Estate Unlimited. Das ist hinlänglich belegt in vielen Recherchen im Tagesspiegel und anderen Berliner Tageszeitungen. Dieser Konzern, der in Berlin weniger Einkommensteuer im Jahr zahlt als die kleine Kneipe Syndikat an Umsatzsteuer im Monat, der hat dringenden Bedarf, diese Kneipe vor die Tür zu setzen, um dort etwas Luxuriöses oder Gewinnversprechenderes reinzusetzen. Das sehen viele Menschen nicht ein. Das ist für viele Menschen nur ein Teil natürlich der Gentrifizierung, aber es betrifft eben auch unsere selbstgewählten sozialen Treffpunkte, denn das Syndikat, das ist, wer es kennt, weiß es, in Neukölln viel mehr als nur eine Kneipe. Es gab eine Gerichtsverhandlung, großes Polizeiaufgebot vor der Tür. Circa 40, 50 Menschen konnten dem Ganzen beiwohnen, der Rest musste leider draußen warten. Eine Entscheidung ist nicht gefallen an dem Tag, die wird für den 26. November angekündigt. Und im Folgenden hört ihr ein paar Eindrücke nach der Gerichtsverhandlung, wie ein Sprecher des Kneipenkollektivs als auch der dort anwesende Rechtsanwalt des Syndikats, was die gesagt haben. Die Richterin wollte noch darauf hinwirken, dass wir einen längeren Räumungsfristtermin bekommen. Das fand die Gegenseite aber überhaupt nicht gut. Ganze juristische Klein-Klein, das kann euch Benny deutlich besser erzählen als ich. Ja, also für die, die bei der Verhandlung mit dabei waren, wir haben ja relativ lange am Anfang darüber gesprochen, über die wirksame Bevollmächtigung der Gegenvertreter und das war vielleicht nicht so ganz verständlich. Im Kern geht es darum, dass wir bestreiten, dass die Klägerin überhaupt existiert bzw. ordnungsgemäß vertreten ist. Und sozusagen das Ergebnis von dieser Verhandlung ist jetzt erstmal, dass das Gericht das zumindest annimmt von den Dingen, die die Gegenseite da vorgelegt hat. Also sagen wir, einer unserer, größeren Angriffspunkte jetzt erstmal vom Tisch. Aber wir wissen das nicht genau, denn das hat die Richterin ja auch immer durchscheinen lassen, dass im Zweifelsfalle da ein Sachverständigengutachten darüber erhoben werden müsste, wie das Luxemburger Recht anzuwenden ist oder nicht. Also, wie Christian das schon gesagt hat, also das Gericht wird vermutlich nicht heute entscheiden, sondern es wird einen sogenannten Verkündungstermin machen, der wird jetzt in den nächsten Wochen anberaumt vermutlich und da wird was verkündet. Es kann sein, dass ein Räumungsurteil verkündet wird, es kann aber auch eben sein, dass ein Beweisbeschluss darüber verkündet wird, ob das Luxemburger Recht tatsächlich in der Weise anwendbar ist, wie die Klägerin das hier behauptet, um festzustellen, ob die wirksam bevollmächtigt ist. Das heißt, es bleibt spannend. Das Gericht faxt mir das heute, wie es da entscheidet. Inhaltlich ist es so, dass unsere natürlich total überzeugende Argumentation, dass die Kündigungsvorschriften des Wohnraummietrechts anwendbar seien, auch im Gewerbemietrecht, das Gericht nicht überzeugt hat. Es wäre tatsächlich, ohne dass die Richterin jetzt darauf hinweisen hätte müssen, dass es Rechtsbruch wäre, die anzuwenden, tatsächlich möglich gewesen, das in Analogie anzuwenden, aber dem folgt sie offensichtlich nicht. So ist zumindest erstmal das Ergebnis dieses Termins heute. Bereits wenige Stunden später, am frühen Abend, am späten Nachmittag, versammelten sich weitere 200 Menschen vor der Kneipe Syndikat. Es wurde dort angekündigt, dass egal wie dieser Prozess ausgehen werde, der Kampf um das Syndikat weitergehen werde und dass sie es noch lange nicht als gescheitert oder endgültig hinnehmen werden, nur weil eine Luxemburger Briefkastenfirma nach EU-Recht das Recht haben sollte, Menschen hier aus ihren sozialen Zusammenhängen, aus ihrem Erwerbsleben und aus ihrem Leben generell zu reißen. Es gab dann am folgenden Samstag auch eine große Demonstration, Projects United, One Struggle, One Fight. Viele, viele Projekte, die räumungsbedroht sind, sei es das Drugstore, die Potze, die Liebigstraße, die Meuterei, ein Kneipenkollektiv in Kreuzberg, verschiedene Wagenplätze wie Diesela oder die Mollys und eben auch das Syndikat liefen zusammen durch mehrere Stadtteile Berlins, durch Neukölln, Kreuzberg und Friedrichshain. Und ich bin mir ganz sicher, dass das noch nicht das Letzte in dieser jetzt schon sehr, sehr lange gehenden Geschichte sein wird. Das Syndikat wird am 26. dieses Urteil sich anhören und sich das genau anschauen. Und dann wird es bestimmt auch weitergehen mit dem Widerstand in der Neuköllner Weisestraße. Come on, baby, eat the rest. Radioaktiv Demo-Ticker. Am kommenden Samstag, den 9. November, findet um 17 Uhr eine Kundgebung und antifaschistische Demonstration statt. Und zwar in Gedenken an die November-Pogrome 1938. Aus dem Veranstaltungstext. Die Gewalt der Pogrome vom 7. bis 13. November 1938 fand am 9. November ihren vorläufigen Höhepunkt. Überall in Deutschland und Österreich brannten die Synagogen, jüdische Geschäfte und Wohnungen wurden überfallen, demoliert und geplündert. Deutsche Antisemitinnen und Antisemiten demütigten, schlugen, vergewaltigten und ermordeten Jüdinnen und Juden. Etwa 30.000 Männer wurden verhaftet und in die Konzentrationslager Buchenwald, Dachau und Sachsenhausen verschleppt. Die Pogrome stellten eine weitere entscheidende Radikalisierung der antijüdischen Politik des NS-Regimes dar. Bereits zuvor hatten die Nazis die deutschen Jüdinnen und Juden Schritt für Schritt aus der Gesellschaft ausgegrenzt. Nach dem November 1938 wurde die antisemitische Politik immer gewalttätiger und gipfelte letztendlich in dem Versuch, alle Jüdinnen und Juden Europas zu vernichten. Bis 1945 hatten die Nazis 6 Millionen Jüdinnen und Juden ermordet. Das Bündnis zum Gedenken an den 9. November hat es sich seit 1990 zur Aufgabe gemacht, den Tag nicht dem Vergessen anheimfallen zu lassen. Auch in diesem Jahr rufen wir zu einer Gedenkkundgebung an Mahnmal an der ehemaligen Synagoge in der Levetzow-Straße in Moabit auf. Anschließend wird eine antifaschistische Demonstration durch Moabit führen und am heutigen S-Bahnhof Westhafen enden, wo vor 71 Jahren Jüdinnen und Juden in Konzentrationslager deportiert wurden. Wir werden uns alle gegen alle Versuche, das Gedenken an die November-Pogrome zu übertönen, wie dies von den deutschtümelnden Festivitäten zum 30-jährigen Mauerfall-Jubiläum zu erwarten ist, dagegen werden wir uns wehren. Unsere antifaschistische Praxis erschöpft sich nicht im Gedenken, sondern ist immer auch auf heute gerichtet. Alle Vergleiche mit aktuellen Zuständen wirken im Angesicht des Grauens der November-Pogrome wie Hohn. Dennoch, es sind immer noch Menschen in Berlin von rechter Gewalt betroffen. Diese sind nicht mit dem Verweis auf das Ungleichbare zu relativieren. Antisemitismus, Rassismus und Nationalismus gehören in Deutschland keineswegs der Vergangenheit an. Auch heute werden in Berlin Jüdinnen und Juden auf offener Straße beschimpft und angegriffen. Den Betroffenen gilt unsere Solidarität. Weitere Informationen zu dieser Demo gibt es auf einem Blog, der heißt 9.november.blogsport.eu. Und der Aufruf ergeht, zur Kundgebung zu kommen, zur Gedenkkundgebung und Demonstration am 9. November, am kommenden Samstag um 17 Uhr, und zwar am Mahnmal an der ehemaligen Synagoge in der Levetzow-Straße in Moabit. Die Woche drauf, am Dienstag dann, um 9 Uhr früh, gibt es eine antimilitaristische Demonstration, und zwar beginnt die am Potsdamer Platz in Berlins Zentrum, aus dem Veranstaltungstext. Demo gegen das öffentliche Gelöbnis der Bundeswehr. 64 Jahre, kein Grund zu feiern. Bundeswehr abschaffen, antimilitaristische und Rojava-solidarische Demo. Die zentrale Feier soll direkt vor dem Bundestag stattfinden. Der Krieg beginnt hier, vor unserer Haustür, wo die Bundeswehr sich im öffentlichen Raum breitmacht. Kommt zur Demonstration am 12. November, bringt eure Freundinnen und Freunde mit und tragt eure Wut auf die Straße. Das Ganze am Dienstag, den 12. November, morgens um 9 Uhr, beginnt es am Potsdamer Platz im Zentrum Berlins. Und der nahegelegene U-S-Bahnhof heißt ebenfalls Potsdamer Platz. Da unsere Sendung jetzt ja nur noch zweiwöchentlich erscheint, möchte ich schon vorausschauend auch für den Dienstag der Woche drauf, und zwar den 19. November, eine Kundgebung ansagen. Wir haben hier heute auch einen kurzen Kommentar hier in der Sendung. Und zwar um 17 Uhr unter dem Motto Stopp die Hinrichtung von Rodney Reed gibt es am Dienstag, den 19. November, eine Kundgebung vor der US-Botschaft aus dem Veranstaltungstext. Der US-Bundesstaat Texas will am 20. November 2019 den afroamerikanischen Todestrakgefangenen Rodney Reed hinrichten. Juristisch ist sein Fall noch gar nicht abgeschlossen und zahlreiche Indizien weisen darauf hin, dass ihm ein brutales Verbrechen von der lokalen Polizei untergeschoben worden ist. Verurteilt wurde er für den Mord und Vergewaltigung an seiner damaligen weißen Freundin Stacy Stites, die jedoch offiziell mit dem Polizisten Jimmy Finnell verlobt war. Finnell hatte öffentlich gedroht, sie zu töten. Forensische Tatortspuren weisen auf ihn und Polizeikollegen hin. Trotzdem hält die texanische Justiz an Rodney Reed als Mörder fest und möchte ihn nun mit der Giftspritze ermorden, bevor er auf föderaler Ebene eine Wiederholung seines Verfahrens erkämpfen kann. Kommt mit uns vor die US-Botschaft, um gegen die Lynchjustiz zu protestieren und die Hinrichtung zu stoppen. Die US-Botschaft ist am Pariser Platz am Brandenburger Tor in Berlin-Mitte. Nahegelegener U&S-Bahnhof ist das Brandenburger Tor. Weitere Informationen zu der Demonstration und dem Fall von Rodney Reed findet ihr auf der Webseite www.mumia-hörbuch.de. Ja, das war der Demo-Ticker für die nächsten zwei Wochen. Weitere interessante Termine findet ihr auf dem Weblog www.stressfaktor.squad.net.